Gemeinsam erklommen sie den Gipfel eines Felsenturms, auf dem ein kleines Fernrohr auf einem Stativ aus Wurzelholz stand. Engewuk guckte hindurch, regulierte es leicht durch Drehen an einigen Schrauben, dann forderte er Atrio auf, seinerseits einen Blick zu tun. Dieser musste sich aber auf den Boden niederlassen und auf die Ellbogen gestützt durch das Rohr schauen. Es war auf das große Felsentor gerichtet, und zwar so, dass man den unteren Teil des rechten Pfeilers im Bild hatte. Und nun sah Atrio, dass neben diesem Pfeiler hoch aufgerichtet und völlig reglos im Mondlicht eine mächtige Sphinx saß. Die Vorderpranken, auf die sie sich stützte, waren die eines Löwen. Der hintere Teil ihres Leibes war der eines Stiers. Auf dem Rücken trug sie gewaltige Adlerschwingen und ihr Gesicht war das eines Menschen. Es war schwer zu entscheiden, ob dieses Gesicht lächelte oder unermessliche Trauer widerspiegelte oder auch völlige Gleichgültigkeit. Nachdem Atrio es eine Weile betrachtet hatte, schien es ihm allerdings von abgrundtiefer Bosheit und Grausamkeit erfüllt. Doch gleich musste er seinen Eindruck wieder berichtigen und fand nichts mehr als reine Heiterkeit darin. »Lass gut sein, du wirst es nicht herausbekommen. Geht jedem so, mir auch. Hab's mein Leben lang beobachtet und bin nicht dahinter gekommen. Jetzt die andere.« Der Gnom drehte an einer der Schrauben, dann rückte der linke Torpfeiler in Atrios Sicht, und hier saß in derselben Haltung eine zweite Sphinx. Ihr mächtiger Körper schimmerte wie aus flüssigem Silber im Mondenschein. Sie schien die erste Sphinx unverwandt anzustarren, so wie die erste reglos in ihre Richtung geblickt hatte. »Sind es Statuen?« fragte Atrio leise. »Oh nein, es sind wirkliche, lebende Sphinxen. Und wie lebendig! Fürs Erste hast du genug gesehen. Komm, gehen wir wieder runter. Werde dir alles erklären.